Lektion 1, Übung NA, Beispiel. Haben Sie noch einen Schutzhelm? Ja, hier ist einer. Ja, hier ist einer. Ja, hier ist einer. Bitte beginnen Sie. Haben Sie noch einen Schutzhelm? Ja, hier ist einer. Haben Sie noch einen Prospekt? Ja, hier ist einer. Haben Sie noch eine Tragetasche? Ja, hier ist eine. Haben Sie noch ein Brötchen? Ja, hier ist eins. Haben Sie noch eine Karte? Ja, hier ist eine. Haben Sie noch Unterlagen? Ja, hier sind welche. Haben Sie noch ein Glas? Ja, hier ist eins. Haben Sie noch einen Platz? Ja, hier ist einer. Danke.